Kundgabe 1124. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.10.1939. Gebet. Kraft des Geistes. In direkter Verbindung zu stehen mit geistiger Kraft fördert ungemein die geistige Entwicklung der Seele, die in unvollendetem Zustand die Unterstützung dringend benötigt. Es ist ein bewusstes Erbeten dieser Kraft von unschätzbarem Wert und muss also auch Erfolge zeitigen, die deutlich erkennbar sind. Ein unverbesserlicher Leugner dieser Kraft aber findet die Unterstützung nicht und sein Seelenzustand ist unweigerlich davon betroffen. Das heißt, es ist der Seele keine Gelegenheit geboten, sich selbst zur Höhe zu bringen. Sie kann sich nicht entwickeln und bleibt also das, was sie war, bevor sie den menschlichen Körper belebte. Und nun ist hierin wieder die Erklärung zu finden, weshalb der Geisteszustand der Menschen ein so niedriges Niveau aufweist. Es ist erklärlich, dass eben der Mensch, der sich auf seine eigene Kraft verlässt, nicht mehr fortschreitet, sondern immer in dem gleichen Zustand verharrt und also sein Leben ein nutzloses genannt werden kann, wenn ihm nicht von einer Seite Aufklärung wird. Also muss der Mensch vorerst darauf hingewiesen werden, dass ihm unbegrenzte Kraft zur Verfügung steht, dass diese Kraft aber erst dann in Erscheinung tritt, wenn der Mensch durch sein Gebet darum seinen Willen bekundet zur Empfangnahme. Und also wird er nun bedacht, mögen sich ihm auch Widerstände noch und noch entgegensetzen. Es dringet diese Kraft unbeeinflusst von irdischen Hindernissen allmählich so zu dessen Seele, dass sie spürbar die Erleichterung bemerkt, dass sie von nun an sich im Licht stehend wähnt, dass sie eifrig einen bestimmten Weg verfolgt, der ihr das Ziel sicher verheißt. Und dass sie nun plötzlich erleuchtet ist von diesem Licht, das da ist die ewige Wahrheit. Sie suchet nicht mehr, denn sie hat gefunden. Sie zweifelt nicht, denn sie glaubt. Sie forschet nicht, denn sie weiß. Sie nimmt alles an, was der Geist in ihr verkündet. Und also äußert sich in ihr die göttliche Kraft und macht ihr nun den Aufstieg zur Höhe leicht. Es ist also diese Kraft nimmermehr ein Phantom. Sie ist vielmehr spürbar und von so außerordentlicher Wirkung, dass diese auch rein äußerlich schon erkenntlich ist. Denn auch das ganze äußere Leben des Menschen nimmt andere Formen an. Es kann einfach der Mensch nicht im Alten verharren, so des Geistes Kraft in ihm wirkt. Es bewirkt diese, dass alles fortschreitet, sowohl die seelische Entwicklung als auch körperlich eine größere Sensibilität für alles, was geistig ist. Und sonach eignet sie den Menschen für geistiges Schauen und Erleben. Sie macht die Seele empfänglich für alles Hohe und Reine. Sie leitet sie in höhere Sphären und öffnet ihren Blick für alles Vollkommene. Denn sie hat dereinst die gleiche Mission und muss sonach eine immerwährende Steigerung erfahren. Sie muss im Licht zu stehen begehren und darf dieses Licht nicht unter den Scheffel stellen, auf dass es leuchte im Umkreis und also gleichsam den noch Irrenden als Wegweiser dient. Amen.